Hallo und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe des E-Government Podcast. Neues Jahr, neues Glück. Ich habe mir wieder jemanden eingeladen, weil der hat was Interessantes zu erzählen. Christian. Hallo Christian, ich grüße dich. Ja, moin aus Kiel. Ja, ganz hoch im hohen Norden. Wer bist du eigentlich? Genau, ich darf hier in der Landeshauptstadt Kiel Stadtrat sein, bin also gewählt und verantworte die Bereiche Finanzen, Personal, Ordnung und Feuerwehr. Und du bist der Kämmerer, wie man so landläufig sagt. Genau, auch gewählter Kämmerer, Stadtkämmerer. Jawohl. Genau, ich glaube, da müssen wir mal bei Gelegenheit nochmal drüber reden. Du musst mir nochmal erzählen, was so ein Kämmerer alles so macht. Aber heute sind wir wegen was ganz anderem hier. Und zwar bist du auch recht reisefreudig. Ihr habt da so verschiedenste Partnerstädte. Und ihr habt die Partnerstadt Aarhus besucht. Und darüber hast du... Ja, Social Media. Ich glaube, du hast die ganze Klaviatur der Social Medias bedient und hast überall Teile verpostet und darauf habe ich dich angesprochen. Wie kam es dazu? Was habt ihr da in Aarhus gemacht? Genau, also ich bin ja ein Verwaltungskind, bin auch schon ein bisschen rumgekommen und so Verwaltungsmodernisierung ist so mein Herzensanliegen. Und hier im hohen Norden ist wirklich der Vorteil, dass man hier sehr nah ist, über die Ostsee sehr schnell Partnerstädte oder befreundete Städte erreicht. Ich habe Tallinn, Göteborg und jetzt zuletzt unsere auch jüngste Partnerstadt von Kiel, Aarhus besuchen können. Und das ist halt extrem inspirierend, weil dort sehen wir eigentlich Verwaltungen so gegenüber dem, was wir hier in Deutschland in Städten, in den Kommunen haben, so 5 bis 10 Jahre im Vorsprung. Da können wir uns also sehr gute Beispiele angucken. Das heißt, die Verwaltung in Dänemark ist sehr, sehr modern und zumindest das, was wir als modern bezeichnen würden. Genau, das ist so, wie eine Stadt funktionieren soll, wie Bürgerservice funktioniert, wie man auch Vertrauen in staatliche Dienstleistungen erreicht. Das kann man sich da sehr beispielhaft angucken. Genau, und ihr seid jetzt da hingefahren und ich habe auch deine Bilder dazu gesehen. Eins der beeindruckendsten ist das Thema Dock 1. Genau. Dock ist ja ein Name im Norden, wird überall irgendwo verwendet. Irgendwo gibt es immer Docks, irgendwo am Hafen ist es. Und aber was ist denn das hier im Speziellen? Genau, ich wusste es auch ganz lange nicht. Also mir war das Synonym für Bürgeramt in einer Bibliothek. So, das habe ich immer so im Kopf gehabt und ich habe es dann gesehen. Das ist also in sehr prominenter Stadtlage, vergleichbar jetzt zum Beispiel der Elbphilharmonie in Hamburg. Also wirklich ganz, ganz prominent. Und es ist am Ende doch viel mehr. Es ist also was ganz Neues. Es ist Skandinaviens größte öffentliche Bibliothek. Es ist ein irres, vollautomatisches Parkhaus, wo man sein Auto da in so ein Self-Terminal reinparkt. Und es ist einfach ein Ort für die BürgerInnen der Stadt Aarhus. Und das ist toll, dass man eigentlich sagen kann, am Ende ist es ein Rathaus des 21. Jahrhunderts. Also es ist nicht nur Bibliothek und Parkhaus, sondern das ist komplett das Rathaus oder die komplette Bürgerservice spielt sich da drin ab. Genau, also die sagen ein Eingang, ein Ausgang, ob jetzt digital oder auch analog. Also der Bürger, die Bürgerin geht dorthin und bekommt eine Antwort. Und das ist was wir in Deutschland im Kern nicht umsetzen, sondern eher unser Organigramm erklären, von Ort zu Ort, von Tür zu Tür schicken. Insofern haben da hier bei uns noch ein bisschen was zu tun. Das heißt, es ist egal, ob ich da einen neuen Personalausweis brauche oder ob ich ein Haus bauen will. Das ist ziemlich wurscht. Ich gehe in die gleiche Tür rein und irgendeiner hilft mir da und der schickt mich jetzt nicht durch, du musst ins Landratsamt und dann musst du dahin und da musst du wieder ein ganz anderes Amt. Ja, genau. Cool. Und auch also sehr schön und modern eingerichtet, also dass man sofort vom Empfang an sich willkommen fühlt. Okay, die haben dann auch, ich habe ein Foto gesehen, die haben einen schönen großen Empfangstresen, sehr einladend. Und ich habe auch ein recht interessantes Foto gesehen, da hast du einen Spruch fotografiert. Wir helfen einander, den Bürgern zu helfen. Was hat es denn damit auf sich? Genau, das ist dort das Motto. Also dort haben die das Ziel, auch die Schriftform wirklich deutlich zu reduzieren. Die haben vergleichbar hier unser 115, also dem auch länderübergreifenden der Behörden-Hotline, einen Telefonservice, den sie auch überregional anbieten. Und das ist so grundsätzlich das Motto, dass diese interne und externe Perspektive, lass uns zusammen stark sein, lass uns kooperieren, lass uns das Wissen austauschen und lass uns zusammen quasi den Staat gut vertreten, dass der Bürger in seinen Anliegen gelöst bekommt. In deinen Posts habe ich auch gelesen, dass sie erstmal sich eine Grundsatzfrage gestellt haben, als sie angefangen haben, ihren Bürgerservice aufzubauen bzw. umzubauen. Kannst du dich noch erinnern, was das war konkret? Genau, also es ist eine sehr erstmal auch von Daten getriebene Analyse, die hinterliegt und sagen, hey, erstmal haben wir im Kern, das trifft sicherlich auch auf Deutschland zu, überwiegend älter werdende BürgerInnen. Also wir müssen für Seniorinnen von vorne bis hinten mitdenken. Und das sind ja auch gerade die, die noch nicht digital affin sind, also die mit Digitalisierung ohne ihre Kinder noch gar nicht so viel anfangen. Und diese Gruppe wird größer. Und gleichzeitig ist in Dänemark auch der Fall, das ist auch ähnlich wie hier, dass man internationaler wird. Also das Thema eben Amtssprache ist Deutsch nicht mehr überzeugt, sondern zeigt ja auch gerade die Corona-Pandemie, dass es wirksam ist, andere Sprachen zu nutzen, Orte der Kommunikation zu denken, um in Zielgruppen zu erreichen. Also auch das Internationale wird in Dänemark sehr mitgedacht. Das heißt, ich finde da tatsächlich einen englisch sprechenden Sachbearbeiter, der mir da weiterhilft? Genau, das ist ja Skandinavien eh im Vorteil, weil die von klein an ja ihre Filme nicht synchronisiert bekommen, sondern immer mit Untertiteln leben müssen. Insofern sind sie, glaube ich, auch gegenüber uns da den Sprachen immer mächtiger, als wir es sind, obwohl wir ja auch gut ausgebildet sind. Ja, ich glaube, meine Hörer können das schon lange nicht mehr hören. Ich erzähle das hier im Podcast immer wieder. Dänemark, Krankenhauserlebnis, wunderbar. Also die Leute haben mich direkt auf Deutsch angesprochen und geduzt und sagen, hier komm, du bist jetzt da, wir kümmern uns um dich. So stelle ich mir auch Bürgerservice vor. Läuft es da so ähnlich? Genau, also auch das Gebäude ist natürlich architektonisch sehr ansprechend, aber drumherum sind es meistens Spielplätze. Also es ist wirklich dieses, wir sprechen alle Menschen in der Stadt an, jung, alt, Student, internationalen Hintergrund, Migrationshintergrund. Wir wollen, dass an diesem Ort alle zusammenkommen. Also mit Cafeteria, mit kleinen Lunchangeboten, mit buchbaren Besprechungsräumen und eben auch wie Kinderton. Also also es ist nicht eine Kinderecke in der Bücherei, sondern es ist eine ganze Etage komplett für Kinder. Also von vorne bis hinten, vom Gelände, von dem Angebot, digital, analog. Spielsachen, es ist letztendlich ein Platz auch für Kinder. Also es ist mehr so ein Bürgerhaus, ja, als ein Verwaltungsgebäude. Genau, also der Anteil, also sind glaube ich vier Etagen und der reine Bürgerservice nimmt vielleicht eine halbe Etage ein. Also es ist nicht komplett, wie gesagt, hier ein Rathaus, es ist wirklich ein Ort mit einem großen Veranstaltungsbereich, wo auch Empfänge für neue BürgerInnen durchgeführt werden. Also ganz beeindruckend ist noch der Gong, da schrieb ich auch von. Das hat eine Direktverbindung zum Krankenhaus in Aarhus. Und immer wenn ein Kind geboren wird, dann ertönt da ein Gong. Und man weiß, jeder weiß in diesem Moment, oh, ein neuer Mensch ist hier in der Stadt geboren. Und das ist auch was so Verbundenheit schafft, was ungemein irgendwo einfach schön ist. Und man fühlt sich, es ist ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Und das ist im Kern ein Rathaus, hier bei uns eher nicht. Da möchte man schnell sein Anliegen erledigen haben und dann wieder raus. Der Gong, das ist diese große Säule, die da so hängt. Genau. So, ja, okay. Das war beeindruckend. Ja, das sieht schon beeindruckend aus. Das ist bestimmt ein Riesending. Also, ja. Da ist. Macht ordentlich Gong. Genau. Also, ich habe die Erlaubnis bekommen von dir, dass ich hier ein paar Bilder von dir mit in den Blogpost reinbringen kann. Also, wer sich interessiert, kann auch gerne nochmal die Bilder dazu anschauen. Die sind wirklich beeindruckend. Das ist das Rathaus oder. Dieses Bürgerhaus sieht wirklich großartig aus. Und man sieht, es ist nicht dafür gebaut, dass da irgendwelche Verwaltungsmitarbeiter sitzen, sondern es ist dafür gebaut, dass der Bürger da hingeht und Dinge tut. Und wenn Verwaltung dazugehört, dann gehört halt Verwaltung dazu. Und wenn es darum geht, mit dem Kind spielen zu gehen, ist das genauso auf dem gleichen Level wie Verwaltungstätigkeiten durchzuführen. Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wirklich zu sagen, ich spreche alles an. Wir haben das sehr in Interessengruppen hier verpackt. Ich spreche mit dem Seniorenbeirat, ich spreche mit dem Behindertenbeirat. Also das ist insofern da wirklich auch vom strategischen Ansatz, von dem, wie man Gesellschaft, Demokratie, Kultur lebt, wirklich ein Stück weiterentwickelt. Was habt ihr jetzt da alles gemacht, als ihr dort wart? Ihr habt ja wahrscheinlich nicht nur das Doc 1 angeguckt, sondern ihr habt da wahrscheinlich auch Austausch gesucht mit den Mitarbeitern da. Genau, das war auch für unsere Rituale ein sehr spannendes Projekt. Wir haben mit dem Chief City Officer der Stadt Aarhus, auch eine sehr eindrucksvolle Frau, dort den Termin gehabt. Und es kamen alle 15 Minuten immer Menschen mit einem Laptop rein, setzten sich hin, präsentierten 5 Minuten was, 10 Minuten Austausch und dann kam der Nächste. Also es war auch von der Frequenz sehr, sehr ansprechend. Und so haben wir wirklich über Telefonhotline, Chatbots, künstliche Intelligenz im Umgang mit Beschwerden, auch wirklich strategische Themen. Ne? Also dahinter ist auch, das ist nicht so, das ist da alles so entwickelt, sondern dahinter steckt wirklich viel Kultur, auch Verwaltungskultur, also wo wirklich gesagt wird, es sind eure Bürger, seid für sie da, seid erreichbar, löst die Probleme, macht ihnen das so einfach wie möglich. Also wirklich dieses Ermöglichen, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und das war sehr, sehr viel Input und spannender Austausch. Als alter Kundenservice-Mensch frage ich ja natürlich immer nach, wie sieht's denn aus mit dieser Hotline? Ist die, gibt's eine eigene Hotline, so wie die 115, dass der jeder Mitarbeiter ständig das Telefon klingelt und der in der Hotline drin ist? Oder gibt's ein extra Callcenter dafür? Nee, das ist schon separiert. Das heißt DDH und das ist, so wie ich es verstanden habe, schon in Kooperation von Kommunen betrieben. Also auch wo kleinere dann auf größere Kommunen zurückgreifen und wo dann durch eben durch einen Fragenkatalog, durch gute digitale Führung das Anliegen aufgenommen wird. Also nicht so verteilt wie bei uns die 115, sondern tatsächlich ein dediziertes Callcenter dafür. Also im Kern ist es eine 115, aber auch ein paar Jahre eben voraus, ne, bei uns. Gereift. Wir haben das ja auch in Kiel seit längerem. Es ist halt auch insbesondere jetzt unter Corona extrem unter Druck, weil wir Dinge verändert haben, Öffnungszeiten angepasst haben und das kann man gar nicht so schnell nachpflegen, dass oft ein Bürger dann eine falsche Antwort bekommt und das ist dann auch nicht schön. Ja, aber in Dänemark geht ja so viel digital, da scheint ja, müsste eigentlich das Telefon gar nicht mehr so frequentiert werden, oder? Genau, also die haben Telefon eigentlich auch eher wieder gestärkt, weil sie insofern, also die haben funktionierende Dienstleistungen und Servicebeziehungen. Das ist ja, wo es bei uns auch in Kiel immer noch krankt. Und in Dänemark ist auf dieser Form, also wir kennen das über Kundenbeziehungen von Firmen oder Umfragetools. Also die Stadt baut im Kern da schon Dialogformen auf. Deswegen haben sie die BürgerInnen auch gerne am Telefon, weil dann zufällig noch, wenn dort gerade ein Neubauprojekt ist, dann werden eben noch 3 Fragen zusätzlich gestellt und Meinungen. Also es ist auch ein Rückkanal zu anderen Themen. Also insofern wollen die da auch die Überschrift Innovation und Demokratie stärken, dass sie auf Basis der Servicebeziehung Dialogformen etablieren und dadurch ein großes Vertrauen schaffen und eine gute Datenbasis haben. Das heißt, sie beantworten quasi am Telefon nicht nur Fragen, sondern unterhalten sich quasi mit dem Bürger oder Bürgerin. Ja. Das ist ein schöner Ansatz, gefällt mir sehr gut. Ja. Genau, jetzt hatte ich gerade noch die Frage im Kopf, die ich noch stellen wollte, jetzt habe ich es aber wieder vergessen. auf jeden Fall auf deinen Bildern sieht es ja so aus, ob ihr eigentlich dort zum Frühstücken wart. Ja, also die Gastfreundschaft ist sehr hoch, das ist natürlich, was man klassisch auch bei städtischen Partnerschaften dann austauscht und es ist sehr wertschätzend und es ist halt nicht nur Fassade, also was ich da erlebt habe, ist wirklich auch die interne Kultur, wo Führung über Werte erfolgt, wo auch Mitarbeitende eine hohe Fehlerkultur und wo Freiheiten eingeräumt werden und wo aber andersherum auch erwartet wird, dass Mitarbeitende sich einzubringen haben und die Regeln akzeptieren und nicht immer mit Vorgesetzten dauernd die Regeln akzeptieren. Also ein sehr modernes Bild von Leadership und auch von Kommunikation. Jetzt sieht der Besprechungsraum sehr modern aus. Sehen die Büros ähnlich aus? Ja, das ist skandinavisch schlicht, ne? Also nicht ganz das schwedische Möbelhaus, aber es ist sehr funktional, es ist auch gleichzeitig sehr hochwertig. So, ne? Ich habe in der Berliner Verwaltung angefangen, da gab es immer noch die braunen Möbel, wahrscheinlich gibt es die immer noch. Also im Kern ist das eher modern, es ist in Großraumbüros, die auch mit verschiedenen dann Ecken, mit Telefonboxen, extra Ecken für Video. Konferenzen eingerichtet sind, also Mitarbeitende sitzen dort in der Regel zu 4 bis 6 im Büro. Wenn man da so durchläuft, da hat man ja auch so ein bisschen ein Gefühl, wie da so die Stimmung ist. Wie kam das für euch rüber? Angenehm sympathisch. Also klar wissen die dann ja nicht, wenn man da langläuft. Ich habe immer interessiert reingeguckt, wer ist das jetzt, was will der hier? Die sind auch teilweise, sind da auch Fremdfirmen untergebracht, Anwaltskanzleien in diesem Gebäude, also ein kleiner Teil ist auch extern vermietet, weil eben immer mehr digitalisiert wird. Insofern war das sehr, sehr unkompliziert, also auch wirklich sehr einfache, freundliche Begegnung. Ja, das ist auch sehr interessant. Also in Dänemark werden Verwaltungsgebäude gebaut und werden Teile vermietet. In Deutschland werden Verwaltungsgebäude gebaut und wenn sie fertig sind, sind sie schon zu klein. Genau, ja. Also nach den vielen Konsolidierungsjahren gab es ja in den letzten 10 guten Jahren auch Gott sei Dank und auch richtigerweise wieder einen Personalaufwuchs an vielen Stellen. Aber mit Homeoffice steht jetzt das Rathaus im Kern mehr als leer. Ja. In gewissen Zeiten. Und das, daran werden wir auch arbeiten müssen. Was war für dich das Beeindruckendste da in Aarhus? Also für mich sind immer die menschlichen Begegnungen, also ein ehrlicher Austausch, auch die Botschaft vielleicht, hey, es ist nicht alles perfekt, aber wir sind bereit, das in ganz kurzen Zyklen, nicht immer für 2 Jahre angelegten Projekten, sondern in ganz kurzen Zyklen eben auch zu probieren, zu analysieren und dann also Evaluation und anpassen. Also das sitzt und das ist bei uns, wo wir auch noch hinwollen, dass das sitzt eher noch nicht. Ja, man darf in Deutschland das Wort agil nicht benutzen, weil das ist inzwischen zum Schimpfwort geworden. auch wenn es tatsächlich Sinn macht. Also ich finde auch, dass wir in der Verwaltung ganz anders umdenken müssen. Also wir müssen iterativer vorgehen, in kleinen Schritten vorangehen und nicht 110% planen und dann nur 80% schaffen. Ja, das ist ja was der Vorteil der Pandemie aktuell ist, dass wir eben gar nicht anders können, als kurze Anpassungen zu finden, kurzfristige Lösungen zu entwickeln und dann daraus zu lernen. Also da hoffe ich mir schon, und da sind wir in Kiel hier gut davor, das zu konservieren dauerhaft. Was habt ihr mitgenommen? Was werdet ihr hier in Kiel damit umsetzen? Oder welche Denkanstöße habt ihr euch da für Kiel mitgenommen, sagen wir so? Genau, wir haben uns da ein großes Rad vorgenommen. Wir haben ein großes Bürger- und Ordnungsamt langjährig etabliert und hier haben wir jetzt auch nochmal und vor Corona, aber mit Corona noch umso mehr, wirklich ganz klar gemerkt, es sind 2 völlig unterschiedliche Identifikationen. Also Ordnung ist rechtlich basiert und Bürgerservice ist halt, muss ermöglichen und lösungsorientiert. Hat am Ende auch eine Rechtsgrundlage dahinter, aber die interessiert eigentlich hier nicht so, während das beim Ordnungsbereich anders ist. Und deswegen wären wir hier in Kiel, wir sind gerade mittendrin, wir haben aus den guten Beispielen in Skandinavien gelernt und wir wollen hier ein neues Bürgeramt, nämlich ein Stadtamt neu gründen. Leipzig ist, soweit habe ich gerade gehört, sehr erfreulich auf den gleichen Pfad, teilt auch ein Ordnungs- und ein Bürgeramt in 2 Einheiten. Ich glaube, da können wir anders sprechen, wir können anders willkommen heißen. So die praktische Umsetzung müssen wir hier selbst entwickeln. Da ist mir auch wichtig, dass wir die Mitarbeitenden mitnehmen, dass sie das verstehen, dass die sind ja der Direktkontakt. Und da haben wir uns hier auf den Weg gemacht. Also das ist eigentlich mein großer Plan, das auch anders strukturell aufzustellen und diesen guten Beispielen zu folgen. Wahrscheinlich ist das auch eine gute Chance für Mitarbeiter, die dann nicht nur sich, keine Ahnung, auf Bürgeramt fokussieren oder auf Ordnungsamt fokussieren, sondern auch mal ganz andere Bereiche mit dazu nehmen und Bürger umfassender beraten können. Genau, also ich mag eigentlich das Selbstbewusstsein stärken. Also wir sind da sehr immer, weil wir eben sehr rechtlich ticken, weil der Terminvorlauf unhaltbar ist, weil der Bürger sich nicht orientieren kann im Rathaus. Also sind so die klassischen Probleme, wo ich eigentlich den Mitarbeitenden helfen möchte. Es kommt natürlich, jeder Veränderungsprozess kommt obendrauf auf die normale Arbeit. Das ist eher dann abwartend und skeptisch gesehen. Und ja, das dauert. Aber eben, wie gesagt, das gute Beispiel ist schnell gefunden. Das haben wir reichlich in Skandinavien und auch in deutschen Städten gibt's sehr, sehr gute Beispiele. Und ich glaube, wenn wir das schaffen nach Corona, ja, die neue Bundesregierung hat sich da ja auch einiges vorgenommen. Das fand ich auch sehr ansprechend im Koalitionsvertrag. KGST ist immer die Denkfabrik der Verwaltung und entwickelt Lösungen. Also ich glaube, da kann schon was sich jetzt ändern. Das muss sich auch ändern. Ja, ich glaube, ich sehe da auch ganz positive Zeichen für uns hier in Deutschland. Also ja, wir sind nicht besser und nicht schlechter als die anderen. Genau, also ich glaube, die Einheitlichkeit, also ich meine, wir hier in Kiel, das ist auch synonym, ähnlich auch wie in Berlin oder an anderer Stelle, man sitzt halt in so einem Rathaus, das stammt hier noch aus der Kaiserzeit, Hier sind die Stromleitungen gleich auch noch im Ruhezustand. Es ist halt unheimlich dunkel. Es ist denkmalgeschützt. Man kann ein wenig Orientierung anschrauben. Also man ist immer in diesen Grundkonflikten. Es zieht, es ist arschkalt, die Heizung funktioniert nicht. Und deswegen, man hat da einfach für die, glaube ich, in Deutschland, sag ich mal, für diese Grundservices im öffentlichen Dienst so wenig Geld ausgegeben. Also man hat da letztendlich auch in Personal, in Räumen, in Gebäuden, in Sanierungsstau. Und das macht uns zu schaffen. Deswegen ist Aarhus so ein Leuchtturmbeispiel zu sagen, da steht eigentlich ein Rathaus des 21. Jahrhunderts, ein Platz, wo BürgerInnen der Stadt sich gerne aufhalten und vielleicht sogar auch hingehen, wenn sie nicht einen Ausweis verlängern wollen. Genau. Also das wäre ein klarer Aufruf. Jeder, der in Aarhus ist, muss einfach mal das Dock 1 sich angucken. Man erlebt da was, auch wenn man kein dänischer Bürger ist und dort gerade seinen Ausweis verlängern möchte. Man kann tatsächlich da von oben bis unten alles sich anschauen und einfach mal erleben. Genau, also Aarhus sowieso als Stadt, auch wie Mobilitätswende, das war für mich das Erste, was wahrnehmbar ist, wo ja auch wir eben politisch wie auch in Verwaltung extrem dran arbeiten. Also es wird eine Mobilitätswende, Verkehrswende geben müssen in den nächsten Jahren und auch die kann man in Aarhus schon wahrnehmen. Also ich habe noch nie so an der Ampel unruhig gestanden wie dort, weil da steht man dann mal locker 3 bis 5 Minuten und das ist als Deutscher extrem ungewohnt. Und auch da eben auch der Anteil am Radverkehr, auch die Gleichwertigkeit von Fußgängern, Fahrradverkehr und es sind auch noch Autos da, also das ist ja auch mal was, hier als Vorbehalt kommt. Aber auch da sieht man, wie im Voraus, ne? Das ist auch nicht nur Aarhus, es gibt auch holländische Beispiele oder an anderen Stellen in Europa, dass eben dort Verwaltung wirksamer umsetzt. Ja, also ich hab ganz große Hoffnung, dass es hier in Deutschland da auch in diese Richtung geht. Christian, ja. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und vielleicht sehen wir uns auch mal irgendwann in echt. Danke, dass du da warst. Danke, dass du berichtet hast und bis bald. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Fürs Zuhören. Weitere Informationen und Shownotes gibt es auf unserer Webseite unter egovernment-podcast.com. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform oder bei uns auf der Webseite. Wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt, erfahrt ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.